Ein Blutbad haben sie noch nie gesehen. Sie öffnen die nächste Tür. Notzimmer, da ich dann zwei weißliche Leichen. Die eine lag vor dem Ofen, die andere lag auf der Schlafkammer. In der Wohnung der beiden Frauen muss eine Feier stattgefunden haben. Mit reichlich Alkohol ist die Stimmung gekippt.